Schritt E, E1, E2, 1. Wir wohnen im Erdgeschoss. Unsere Wohnung ist zum Glück sehr groß. Da haben wir genug Platz. Das ist auch wichtig, weil unsere Großmutter vor einem Jahr zu uns gezogen ist. Vorher hat sie allein gelebt, aber das geht jetzt nicht mehr. Den Kindern gefällt es, dass die Oma jetzt immer bei uns ist. Naja, für uns ist es nicht immer einfach, weil die Oma ihre Enkel ziemlich verwöhnt. Aber das ist vielleicht auch normal. 2. Ich fühle mich sehr wohl hier, in meiner Dachwohnung. Ich lebe allein und bin sehr zufrieden, weil ich so unabhängig bin. Eine feste Beziehung habe ich nicht. Meine Freunde besuchen mich oft und ich gehe abends auch gern aus, ins Kino oder zum Sport. Und beruflich bin ich auch viel unterwegs. 3. Wir wohnen eigentlich ganz gern hier. Die Wohnung hier im ersten Stock ist groß genug für uns drei. Wir möchten kein zweites Kind. Das würde so vieles verändern, weil mein Mann und ich beide gern arbeiten und die Wohnung auch zu klein ist für ein zweites Kind. Mit einem Kind geht das ganz gut, mit der Arbeit und so. 4. Wir wohnen noch nicht lange hier. Ich habe mich vor 2 Monaten von meinem Mann getrennt. Und weil unsere Wohnung zu groß war, sind wir, mein Sohn und ich, vor 2 Monaten hier in diese Zwei-Zimmer-Wohnung im 2. Stock gezogen. Es gefällt uns ganz gut hier. Die Leute sind sehr nett, vor allem zu Kindern. Es wohnen ja auch noch andere Kinder im Haus.